Hallo und herzlich willkommen zu Folge 24 von Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Münster. Und heute haben wir einige Neuigkeiten zu berichten. Und ich sage wir, ist das wie immer meine Frau Alexa, die ich bei mir habe. Hallo alle zusammen. Und Alexander. Und in diesem Fall das erstmal nicht am anderen Mikrofon, wie ich sonst immer so schön zu sagen pflege, sondern wir haben technisch aufgerüstet und sitzen jetzt tatsächlich gemeinsam im Studio, um diese Folge aufzunehmen. Das kann vielleicht dazu führen, dass ihr ein bisschen mehr Blättergeräusche mal gelegentlich hört, aber dann seht ihr auch, dass wir wirklich recherchieren. Aber insgesamt glauben wir schon, dass die Qualität der Aufnahmen dadurch besser wird. Das ist die erste große Neuheit, die wir zu berichten haben. Zum Zweiten ist es so, dass wir unsere Homepage nochmal ordentlich überarbeitet haben. Das wird der ein oder andere mit Sicherheit auch schon gesehen haben. Wir haben so das Menü geändert, die Hintergrundgrafik geändert, also nochmal in der letzten Woche ordentlich an der Homepage gearbeitet. Schaut es euch mal an und wenn ihr mögt, könnt ihr uns auch gerne mal im Forum Feedback geben. Dann haben wir unsere, ja, wir nennen das internationale Seite, hoaxilla.com, freigeschaltet. Wir haben ja angekündigt, dass wir demnächst damit beginnen wollen, immer eine englischsprachige Folge von Hoaxilla auch zu machen. Und im Januar wird es tatsächlich dann die erste Folge geben. Hoffentlich. Präziser wollen wir das noch nicht sagen, aber im Januar wird es passieren. Und das könnt ihr euch dann mal anschauen. Und dann gibt es noch eine Neuigkeit und eine Geschichte, die sich quasi heute entwickelt hat. Und das finde ich völlig genial in unserem Forum, weil das genau das ist, was Alexa und ich in unseren Blümchenträumen Anfang des Jahres uns so vorgestellt haben, wie das mal irgendwann mit Hoaxilla laufen könnte. Und zwar geht es darum, dass der Ubi in unserem Forum einen Artikel gepostet hat, den er gefunden hat, eine PDF-Datei von einem Herrn Ulrich Warnke, der den Titel trägt, warum könnte kleinste Leistungsflussdichten elektromagnetischer Energie große Effekte am Menschen auslösen. Und das ist so ein Artikel, der so physikalisches Gespinne mit quantenphysikalischen Auswirkungen auf den Menschen postuliert und das Ganze firmiert unter dem Logo der Universität des Saarlandes, Saarbrücken. Und im Forum gab es dann zu diesem Thema eine durchaus rege Diskussion zum Thema und Golden Surfer hat dann tatsächlich mal die Universität angeschrieben, ob ihnen bewusst ist, dass es jemanden gibt, der offensichtlich nicht wissenschaftliche Inhalte unter dem Logo veröffentlicht. Seine Mail ist dann auch im Forum zu finden, im Beitrag zur Folge 22 Uhrzeitcode. Und ich möchte ganz kurz vielleicht die Antwort mal zitieren, die Uni dann gegeben hat. Und zitiere hier mal und sage, ich kann Ihnen versichern, dass sich Ihre Ausführungen inhaltlich absolut mit unserer Position decken. Schon vor Jahren hatten wir Herrn Dr. Warnke untersagt, Artikel dieser Art unter dem Logo von Biologie und Universität im Internet zu veröffentlichen. Ihr Hinweis zeigt jedoch, dass es offensichtlich immer noch Bereiche, Domänen im Netz gibt, unter denen vermutlich frühere Artikel von Herrn Warnke abrufbar sind. Ich kann nur nochmals betonen, dass solche Artikel absolut nicht im Interesse der Universität des Saarlandes sind, weshalb wir uns hiermit nachdrücklich von solchen unwissenschaftlichen Berichten distanzieren und deren Veröffentlichung bereits vor Jahren strikt untersagen. Unmittelbar nach Erhalt Ihrer E-Mail habe ich unseren Rechtsabteilung gebeten, alle notwendigen Schritte einzuleiten, um Herrn Warnke die Internetverbreitung von Artikeln unter dem Logo der Universität des Saarlandes endgültig zu untersagen, zu verhindern. Und das ist super, also Golden Surfer, vielen Dank dafür, dass du so aktiv bist. Mhm. Und das ist genau das, was wir bezwecken wollen und das, worum es uns geht. Denn nicht, weil wir skeptisch sind, wird die Welt besser, sondern wenn wir alle gemeinsam gegen Unwissenschaftlichkeit vorgehen, der Herr Warnke ist als im Forum zu finden, verkauft für teures Geld irgendwelche dubiosen Geräte. Das ist eigentlich schlimmer an der ganzen Geschichte. Genau, und das ist schön, dass durch unser Forum, durch unser Wirken jetzt zumindest mal eine Sache vielleicht dann aus dem Netz verschwindet. Zumindest unter einem öffentlichen Logo, was dem Ganzen ja eine Glaubwürdigkeit gibt. Die nicht da ist. Die nicht da ist. Und das finden wir super. Und das ist für uns wirklich sehr, sehr schön, weil das genau das ist, was wir uns erträumt haben und die Richtung, die Hoaxilla nehmen sollte. Und das finde ich sehr, sehr gut, dass das geklappt hat. So, eine relativ lange Einleitung. Aber das musste auch mal alles gesagt werden, weil wir das so schön finden. Und dann kommen wir jetzt zur Story der Woche. Die Story der Woche. Heute ist es mal wieder soweit, dass bei der Story der Woche ihr mit mir Vorlieb nehmen müsst. Alexa, sag aber mal, dass du da bist, sonst denken die, nein, dass ich dich irgendwie abgeschafft habe oder so. Du kannst das auch ganz gut alleine. Ja, aber es ist ja ein gemeinsamer Podcast. Aber die Story der Woche ist auch aus dem Forum entstanden, denn im Nachgang zur Folge Mondlandungslüge kam nochmal die Frage auf, ist denn jetzt Teflon der tolle Anti-Haft-Wirkstoff, den ja jeder hoffentlich in seiner Küche hat, wobei die echten Köche ja wiederum sagen, dass eine Edelstahlpfanne ohne so eine Beschichtung viel, viel besser oder Gusseisen. Ja, es gibt auch Köche, die sagen zwischen Edelstahlpfanne. Okay, okay. Das ist dann, guckst du, wie ich koche, sein Thema. Also, dass das Produkt Teflon also einer der größten Ableger der Raumfahrt ist, die die Menschheit vorangebracht haben. Also, oder andersrum formuliert, die Reise zum Mond und die Entwicklung in den 60er Jahren hat eben zu vielen, vielen Erfindungen geführt, die heute noch genutzt werden und die auch die immensen Ausgaben an Steuergeldern rechtfertigen. Und die Story der Woche schließt eigentlich oder dreht sich um die Frage, ist Teflon wirklich ein Nebenprodukt der Weltraumforschung, was noch heute in jeder Küche Anwendung findet oder nicht? Ja, das werden wir dann mal am Ende der Sendung aufklären. Genau. Thema der Woche. Ja, kommen wir zum Thema der Woche, das heute, ja, so wie die ganze Folge natürlich den Titel trägt, Süßstoff des Todes. Mhm. Und das ist eine Geschichte, Alexa und ich sind bei einer Internetrecherche letztendlich mehr oder weniger durch Zufall drauf gestoßen. Genau, und zwar geht es um Aspartam. Und Alexa, vielleicht sagst du mal, was wir so bei unseren Internetreisen, die wir so vorgenommen, gefunden haben über Aspartam. Ja, also wenn man einschlägigen Internetseiten glauben darf und einer ganz, ganz oberflächlichen Google-Recherche, dann ist Aspartam ein künstlicher Süßstoff, der zu den giftigsten Stoffen der Menschheit gehört, der diverseste Krankheiten hervorrufen kann. Und es grenzt an ein Wunder, dass die Behörden diesen Wirkstoff international sozusagen oder vielmehr in den USA und Deutschland, wo sich unsere Recherche sozusagen aufhielt, freigegeben haben. Man sollte es nicht für möglich halten, wenn man liest, was für Nebenwirkungen der Genuss von Aspartam hervorrufen soll. Genau, also wer jetzt mal Spaß hat, kann ja nebenbei beim Hören schon mal googeln und kann mal schauen, ob er da was findet, aber bleibt erstmal bei uns. Vielleicht sagen wir zunächst mal, was Aspartam ist. Also Aspartam ist ein synthetisch hergestellter Süßstoff. Als Markennamen, die relativ bekannt sind, gelten zum Beispiel Nutrasweet oder Canderel. Und jetzt versuche ich mich mal an der Chemie. Der Süßstoff leitet sich von den beiden Alpha-Aminosäuren L-Asparaginsäure und L-Phenylalanin ab. Fast hingekriegt. Die miteinander zu einem Dipeptid verknüpft sind. Und Aspartam ist der Methylester des Dipeptids L-Aspartyl-L-Phenylalanin. Das war doch gar nicht mal so schlecht. Genau. Okay. Alexa, wann wurde denn Aspartam entdeckt und wann kam es auf den Markt? Ja, auch da spielte der Zufall wieder eine Rolle. 1965 hat James M. Schlatter, ein Chemiker von G.D. Searle & Company, durch Zufall diesen Wirkstoff oder diesen Süßstoff entdeckt, weil er eigentlich auf der Suche nach einem Mittel gegen Geschwüre war und hat dabei etwas ganz anderes entdeckt, einen Süßstoff nämlich. 1983 wurde Aspartam dann nach wechselhafter Geschichte für die Verwendung in kohlensäurehaltigen Getränken freigegeben und 1993 für die Verwendung in sonstigen Getränken, Back- und Süßwaren. Und seit 1996 unterliegt es in den USA keiner Verwendungsbeschränkung mehr. Genau, und ein Fakt, den man vielleicht auch nochmal nennen kann, ist, dass, da kommen wir nachher nochmal zu, dass Donald Rumsfeld, das schließt ihn her, warum wir das erwähnen, in der Zeit von 1977 bis 1985 für die Firma G.D. Searle & Company gearbeitet hat. Mhm. Die Firma gehört heute inzwischen zum Monsanto-Konzern, über den wir schon berichtet haben. Dort wurde Aspartam dann unter der Firma Nutrasweet sozusagen vertrieben und in Lebensmittelprodukten eingesetzt. Interessanterweise hat im Jahre 2000 die Firma Monsanto Nutrasweet verkauft an einen gewissen J.W. Childs. Genau, vielleicht wird sich nachher auch noch deutlich werden, warum die das verkauft haben. Da haben wir zumindest eine Privathypothese, wo das so der Fall gewesen ist. Ja, wovor wird denn gewarnt auf diesen ganzen Internetseiten? Also, es wird zunächst postuliert, dass Aspartam zu Phenylalanin, Asparaginsäure und Methanol zerfällt im Körper Und ja, in diesen Internetseiten wird dann davor gewarnt, dass Methanol sich im Körper zu Formaldehyd und danach zu Ameisensäure umwandelt im Stoffwechselprozess. Und diese hochgiftigen säurehaltigen Stoffe genau führen im Körper zu den gleichen Symptomen und Erkrankheitsbildern wie Multiple Sklerose und systemischer Lupus. Was dann zur Folge hat, dass Menschen, die diese Symptome zeigen, fälschlicherweise mit Multiple Sklerose diagnostiziert werden zum Beispiel. Genau. Und dass eben ein Anstieg postuliert wird von MS-Erkrankungen seit es Aspartam auf dem Markt. Ja, eine wahre Epidemie. Genau. Was wird noch oder gesagt, was Aspartam im Körper vorruft? Ich lese das jetzt mal einfach so runter und ihr könnt euch darüber mal Gedanken machen. Also weitere Folgen können sein Gehirntumore bzw. Krebs im Allgemeinen, Koma-Zustände, die grundsätzliche Zerstörung des Gehirns und des zentralen Nervensystems, Tinnituserkrankungen, Alexa, vielleicht machst du weiter. Ja, vielleicht noch Fibromyalgien zu erwähnen. Das sind Schmerzerkrankungen, diffuser Art oder Weichteilrheuma. Dann kann es zu Krämpfen kommen, es kann zu Taubheitsgefühlen kommen, Gangstörungen, ganz wichtig, Schwindel, Übelkeit, Kopfschmerzen, Depressionen, Angstattacken, verwaschene Sprache, Sehstörungen und nicht zuletzt das Golf-Syndrom, also oder Golf-War-Syndrom vielmehr. Genau. Und Gewichtszunahme natürlich, denn wir wissen ja alle, dass Süßstoffe furchtbar dick machen. Genau, da wer das nochmal weiter eruieren möchte, genau. Also bevor falsche Dinge aufkommen, natürlich führt kein Süßstoff zu Gewichtszunahme. Das haben wir in Folge 3 von Uxelaya damals ausführlich debunked und aufgeklärt, dass das natürlich nicht stimmt, dieses Gerücht. So, das ist natürlich ziemlich heftig, wenn man sich das anguckt. Also wir haben das mal durchnummeriert. Das sind insgesamt, wenn man MS und systemischer Lupus noch hinzunimmt, ja, zumindest 17 schwerwiegende Erkrankungen, die das einschlägige Warnungen sprechen sogar von 92 Symptomen, die nach Aspartam-Genuss auftreten können. Genau. Wir haben hier nur ein paar genannt. Genau. Und da schlägt man schon die Hacken zusammen. Und auch ich bin jemand, der durchaus Getränke, ohne dass ich irgendwelche Marken nennen möchte, die natürlich mit Süßstoffen gesüßt sind, zu mir nehme, habe im ersten Moment auch gezuckt. Ja. Und also, dann sind wir natürlich mal so ein bisschen also dran gegangen. Also die Folgen für die Menschheit, die wären natürlich katastrophal, wenn das tatsächlich so wäre. Das muss man sich nur mal vorstellen. Genau. Ja, was fällt dann auf? Also zum Glück sind wir inzwischen halbwegs semi-professionelle oder auch laienhafte Skeptiker, wie auch immer. Und was eben auffällt an all diesen Internetseiten, wenn man mit dieser Recherche zum Beispiel mal anfängt, ist, es sind also hunderte, wenn nicht gar tausende von Seiten auf Englisch und Deutsch, die alle aber fast einen identischen Text haben. Und was auffällt, also bei all diesen Anschuldigungen oder Problemen, die Aspartam zugeschrieben wird, werden keinerlei Quellen genannt. Also es werden keine Studien. Es werden keine Studien genannt, die diese Anschuldigungen belegen. Und es ist also völlig unkommentiert. Es wird aufgelistet, es wird als Fakt dargestellt, dass das so ist. Man hat aber auf diesen Internetseiten überhaupt keine Chance, letztendlich herauszufinden, welche Untersuchung zum Beispiel bewiesen hat, dass diese Stoffwechselprozesse stattfinden und dass es dazu führt, dass Ameisensäure im Körper entsteht. Und dann fragt man sich natürlich an der Stelle, woher kommen denn diese Anschuldigungen? Und Alexa, woher kommt es denn nun? Also wenn man sich das Ganze genauer anschaut, dann sieht man, dass diese Warnungen, die immer in ähnlicher Weise zitiert werden, zum Beispiel bei so schönen Seiten wie Zeitenschrift.de, glaube ich, war es. Also ja. mein Liebling Zeitenschrift, hatten wir ja auch in der letzten Folge schon. Ja, auf jeden Fall, der Text ist immer ziemlich ähnlich. Es taucht immer Monsanto auf, es taucht immer die Tatsache auf, dass Monsanto die amerikanische Diabetesvereinigung sponsert. Und diese ganzen Anmerkungen, die da gemacht werden, lassen sich zurückführen auf E-Mails, die im Internet grassierten. Wir haben ein Beispiel dieser E-Mails und dieser Kettenbriefe mal rausgesucht. Die E-Mails, die werden inzwischen auf den Seiten der TU Berlin, bei Snopes.com und bei UrbanLegendsAbout.com als Hoaxes geführt und auch entsprechend wissenschaftlich belegt. Das Beispiel, was wir hier zugrunde gelegt haben, ist von UrbanLegendsAbout.com und ist eine sehr, sehr lange E-Mail von einer gewissen Nancy Markle, die zu vielen Gelegenheiten, zum Beispiel bei der World Environmental Conference und bei der Multiple Sclerosis Foundation, Vorträge gehalten hat. Da werden zwar keine Jahre genannt, aber auf ihre Vorträge wird angespielt. Die E-Mail, die kursiert in dieser Form seit 1998. Die gute Nancy Markle listet die ganzen Symptome, die wir oben genannt haben, auf und behauptet, dass sie auch schon von Regierungsvertretern, die in ihrer Zuhörerschaft sich befanden, angesprochen worden ist, ob sie nicht mit denen zusammenarbeiten könnte, um eine riesige MS-Epidemie einzudämmen. Dann werden in dieser E-Mail Ärzte genannt, die auch zu dem Thema publiziert haben. Da ist ein Dr. Espisto genannt und ein Dr. Roberts, die entsprechende Publikation eben gemacht haben. Diesen Dr. Roberts, den habe ich auch so im Netz gefunden, scheint tatsächlich ein Arzt zu sein, der der entsprechenden Person ziemlich nahe stand und da wirklich publiziert hat zu dem Thema, natürlich als Aspartam-Gegner. Ja. Genau, und also um noch kurz einzuhaken, also die Internetseiten, auf denen man das findet, Alex hat die Zeitenschrift schon genannt, die wir nach Huxley 22 ausführlich schon angeführt haben, aber ich habe noch zwei weitere Seiten mal rausgesucht, damit man auch so den Charakter der Seiten natürlich auch mal sieht, wo diese Texte veröffentlicht sind. Da gibt es zum Beispiel die Seite gesundheitlicheaufklärung.de, das klingt schon fast so wie eine Regierungsseite, und wenn man dann aber drauf geht, ist der Untertitel der Seite alternative und kritische Informationen zur Gesundheit, und dahinter verbirgt sich dann natürlich eine, ja, so naturheilkundliche Seite, die aktuell auf ihrer Seite zum Beispiel auch mit der Überschrift firmiert Grippeimpfung durch Killervirus verseucht. Also das sind natürlich schon so Überschriften, wo man das gut einordnen kann, was das für eine Seite ist. Und eine weitere letzte Seite vielleicht noch, die darüber berichtet, ist die Seite, die den schönen Titel propagandaschock.blogspot.com trägt. Also es wird schon relativ deutlich, wir haben auch irgendwo wahrheitssuche.de gefunden und solche Internetseiten. Also das sind diese Seiten, auf denen man das findet. Allerdings, wenn man nach Aspartam sucht, sind das Seiten, die gerade in Google und weit oben stehen und hohe Trefferquoten erzielen. Das ist natürlich gefährlich, und an der Stelle wollte ich das einfach nochmal sagen. Ja, jetzt habe ich dich unterbrochen, Alexa, mit Nancy Markle. Du warst bei den Doktoren stehen geblieben. Und da geht es ja noch weiter in dieser E-Mail mit den Anschuldigungen, die Nancy Markle macht. Ne? Also nachdem man nun die ganzen Symptome und Nebenwirkungen abgehandelt hat, mehr oder weniger, kommen dann auch noch schöne Verschwörungstheorien dazu. Wir hatten ja schon erwähnt, dass Monsanto die GD Seal Company aufgekauft hat irgendwann mal. Monsanto vertrieb, also im Grunde genommen durch NutraSweet, den Süßstoff Aspartam. Monsanto, laut dieser E-Mail, weiß, wie gefährlich dieser Stoff ist und hat trotzdem ein Interesse daran, weiter damit zu handeln. Schizophrenerweise unterstützen sie auch die amerikanische Diabetesvereinigung, obwohl doch bekannt ist, dass Aspartam besonders für Diabetiker absolut tödlich ist. Genau. Und des Weiteren stimmt die FDA der Freigabe von Aspartam nur deswegen zu, weil sie natürlich loyal zu Monsanto steht. Also wir haben hier eine wunderbare handfeste Verschwörungstheorie. In einer anderen E-Mail-Version des Hoaxes bei Snopes.com kommt dann noch meine geliebten Illuminaten ins Spiel. Da geht es dann nämlich noch um die Illuminatenfamilie Rockefeller, die auch irgendwie Teil dieser ganzen Verschwörung ist. Und spätestens, wenn man das liest, dann wird der ganze Rest auch noch unglaubwürdig. Genau. Ja, und ganz wichtig, die Mail endet dann mit dem, also nochmal mit einer ausdrücklichen Warnung vor Aspartam, dass man den Verzehr sofort stoppen soll und diese Mail an möglichst viele Leute weiterleiten soll, damit möglichst viele Leute vor Aspartam gewarnt werden. Vielleicht noch kurz zu erwähnen, diese E-Mail, dieser E-Mail-Hoax, dieser Kettenbrief nimmt dann natürlich auch im Internet, wie es immer so ist, dann eine Entwicklung. Und zum Schluss steht dann zum Beispiel eine Geschichte, die als E-Mail verbreitet wird, wie wir sie ähnlich auch in anderem Zusammenhang kennen. Da wird dann eine rührende Geschichte erzählt von einer Frau, die eine Cousine hat, die plötzlich an... Jetzt läuft gerade Maris unter dem Mikro durch. Die plötzlich an schrecklichen Krankheitssymptomen leidet, die kein Arzt einordnen kann, sie kann nicht mehr gehen, sie verfällt zusehends, sie wähnt sich am Ende ihres Lebens und macht ihr Testament. Bis dann der angebliche Schreiber der E-Mail sagt, Mensch, trinkst du vielleicht irgendwie Diet Coke? Und dann diese Cousine sagt in einem Telefonat, yo, ich war gerade dabei, mir eine Dose aufzumachen. Und dann sagt der E-Mail-Schreiber, nein, um Gottes Willen, lass es bleiben. Und die Person hört dann auch drauf und wird dann innerhalb von 32 Stunden zusehends gesünder und kann wieder laufen und so weiter und so fort. Ja, also ein handfester E-Mail-Hoax. Genau. Ja, jetzt müssen wir natürlich das, was wir gerade alles geschildert haben, mal debunken und aufklären und sagen, was ist denn nun dran an dieser Verschwörung? Natürlich ist da nichts dran. Und Alexa, vielleicht fängst du mal damit an, erstmal über die E-Mail als solches zu sprechen, denn die E-Mail alleine trägt einfach schon die typischen Züge eines Hoaxes. Also wer sich noch an die erste Folge von Hoaxilla erinnert und an die Story der Woche mit der Cola-Dose, die irgendwie mit Rattenurin verseucht ist und deswegen Krankheiten auslösen kann, der wird sich noch erinnern, dass die Merkmale des E-Mail-Hoaxes darin lagen, dass der Absender scheinbar zuverlässig ist, also wissenschaftlich. In dem Fall ist das die World Environmental Conference und Multiple Sclerosis Society, glaube ich. Und eine gewisse Nancy Markle, also ist auch ein Name genannt, sodass man das angeblich schön nachprüfen kann. Dann hat der ganze Inhalt einen wissenschaftlichen Anstrich. Es sind sogar Fakten dabei, die belegbar sind, die richtig sind. Natürlich auch ganz viel drumherum erfunden zusätzlich. Dann enthält diese E-Mail Verschwörungstheorien, wie wir sie eben schon genannt haben. Und das Ganze ist als Kettenbrief konzipiert. Das heißt also, soll an möglichst viele Leute weitergeleitet werden. In dem konkreten Fall hier, den wir vorliegen haben, ist Monsanto mal wieder, muss man sagen, als Bösewicht dargestellt. Die US-Regierung ist auch in die große Verschwörung involviert. Wir hatten ja schon eingangs erwähnt, dass Rumsfeld bei GD-Searle Vorstandsmitglied war. Rumsfeld also steht hier im Zusammenhang mit dieser großen Aspartam-Lüge und Epidemie. Rumsfeld ist vielleicht eine unter anderem ja, für manche Leute unsympathische Person. Ja, insbesondere natürlich nach dem Irakkrieg und Golfkrieg, wo dann natürlich Rumsfeld als Verteidigungsminister aktiv war, ist er ja eh so eine Person, die immer in der Kritik stand und das eignet sich hervor. Ich will an der Stelle aber nur einmal kurz einhaken und extra sagen, wir werden nur ganz gering von Monsanto finanziell unterstützt bei der Aufnahme von Hoaxilla. Deswegen, nein. Natürlich wollen wir Monsanto und so ein Global Player, der mit Nahrungsmitteln natürlich auch rumexperimentiert und so, nicht in Schutz nehmen. Also da dürft ihr uns nicht falsch verstehen, aber das ist ein Konzern, die haben Süßstoff, der sich gut vermarkten lässt, die kaufen so ein Zeug natürlich. Aber wir haben berechtigte Zweifel an einer derartigen Verschwörung und ich muss es hier nicht nochmal erwähnen, die Illuminaten, die dann auch irgendwie noch da ihre Hände im Spiel haben, machen das Ganze nicht wirklich glaubwürdiger. Genau. Was ein weiteres Problem an dieser Mail ist, ist, dass niemand weiß, tatsächlich, man findet diese Person auch nicht, wer Nancy Markle ist und ob und was für eine medizinische oder wissenschaftliche Ausbildung sie genossen hat. Also man findet über sie keinerlei Vita irgendwo an irgendeiner Stelle. Und das hat eben dazu verwirrt, dass man natürlich versucht hat, rauszufinden, wer verbirgt sich denn als Autor hinter dieser ursprünglichen Nachricht. Und als wahre Autorin ist wohl eine gewisse Betty Martini identifiziert worden. Der Schluss, dass diese Mail von ihr stammt, kommt daher, dass sie zwischen 95 und 96 ähnliche Botschaften in den damals angesagten Usenet Newsgroups gepostet hat, da schon Propaganda betrieben hat gegen Aspartam. Sie hat auch eine Organisation gegründet, die den Titel trägt Mission Impossible International. Nee, Mission Possible. Mission Possible, so genau. Possible International, er hat eine Homepage doorway.com, Doorway mit einem ohne geschrieben, wo Literatur zum Thema auch vorhanden ist und was ganz entscheidend ist, also Betty Martini ist zumindest keine Medizinerin, sie ist keine Ärztin. Also jemand, der aus Überzeugung offensichtlich diese Informationen in die breite Masse gestreut hat, ohne sie wissenschaftlich zu untermauern, das sagen wir an dieser Stelle nochmal. Und es drängt sich jetzt natürlich die Frage auf, also wir haben die Studien noch nicht gefunden oder die wurden uns noch nicht genannt, die Gefährlichkeit von Aspartam belegen. Und es stellt sich die Frage, wenn es denn so viele Nebenwirkungen und so viele, ja schon fast fatale Nebenwirkungen hat, warum wird es dann gerade von der FDA in Amerika, von der Food and Drug Administration, um das nochmal vielleicht zu nennen, also diejenige Behörde, die Lebensmittel zulässt in den Vereinigten Staaten, immer wieder als unbedenklich eingestuft. Das kann nicht nur daran liegen, dass sie mit Monsanto unter einer Decke stecken. Genau, und was passiert und was ist tatsächlich in Aspartam drin und was passiert tatsächlich? Und wir können das mal kurz ausführen. Also Aspartam zerfällt tatsächlich im Rahmen des Stoffwechsels in 50% Phenylalanin, 40% Asparaginsäure und 10% Methanol. Das ist also ein Fakt. Es stimmt auch in der Tat, dass sowohl Methanol als auch dann sein Oxidationsprodukt, also das, was beim Stoffwechsel im Körper entsteht, Formaldehyd, giftig sind. Aber entscheidend dabei ist die, wir Menge. Die Menge. Genau. Genau. Und zwar ist es so, dass also die Mengen, die im Körper sowohl von Methanol als auch vom Formaldehyd durch die Aufnahme von Aspartam als Süßstoff in Lebensmitteln erreicht werden, so gering sind, dass sie überhaupt gar keine Vergiftung hervorrufen können. Die erlaubte Tagesdosis, kann man an der Stelle mal erwähnen, beträgt innerhalb der EU 40 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht und Tag. Daran sieht man schon, also selbst wenn Aspartam wirklich ein verbreiteter Inhaltsstoff in diversen Lebensmitteln ist, ist es sehr, sehr schwer, so viel davon aufzunehmen pro Tag, dass es tatsächlich zu Vergiftungserscheinungen führt. Genau, kann. An der Stelle vielleicht mal wieder so eine schöne E-Zahl, die ich nennen kann, die dann auch hoffentlich, Golden Surfer muss mich da nicht korrigieren, richtig ist, nämlich Aspartam wird als E951 deklariert. Und um diese 40 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht mal auszuführen, dass man sich das wirklich auch vorstellen kann, das ist bei einer Person, die 70 Kilogramm wiegt, wären das 266 Süßstofftabletten, die man sich zuführen müsste, oder aber 26,6 Liter Cola oder auch andere Leitgetränke, die man trinken müsste. Also die 26 einzige, Liter. Die einzige Nebenwirkung hierbei ist, dass mir etwas übel wird, wenn ich diese Zahl lese, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass man so viel tatsächlich pro Tag mal aufnehmen sollte. Genau. Die FDA hat vor der Freigabe von Aspartam, was ja auch gestaffelt war, das haben wir am Anfang der Folge ja auch geschildert, verschiedenste Studien ausgewertet und sich angeschaut. Und es gab nur eine einzige Studie, bei denen die FDA sich angeguckt hat, die überhaupt Nebenwirkungen aufgewiesen hat. Und in dieser einen Studie war es so, dass es zu allergischen Nesselsucht kam bei den Probanden, nachdem sie ein Getränk mit Aspartam zu sich genommen haben. Das war belegt, aber in Replizierungsstudien tauchte dieser Effekt nicht mehr auf. So dass man sagen kann, eine Studie hat es belegt, aber das ist nicht wiederholt worden und diese Nebenwirkung scheint zumindest keine gängige Nebenwirkung von Aspartam zu sein. Also es gibt wirklich etliche Studien zum Aspartam und es sind natürlich unterschiedliche individuelle Reaktionen auf Aspartam gezeigt worden durch diese Studien. Eine Nebenwirkung, die auftreten kann sozusagen, ist bei entsprechend disposierten Menschen bzw. Menschen mit einer Migränevorerkrankung eine höhere Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Kopfschmerzen nach Genuss von Aspartam. Also das ist tatsächlich ein Ergebnis einer Studie gewesen. Weitere Studien allerdings haben diese ganzen Nebenwirkungen, also von Multipler Sklerose und Lupus und so weiter, wollen wir gar nicht reden, aber die den Zusammenhang von Krebserkrankungen und Aspartam eingehend untersucht. Es ist aber keine Studie wirklich zu dem Ergebnis gekommen, dass ein Zusammenhang zwischen Krebserkrankungen und Aspartam besteht. Das ist wirklich eingehend geprüft worden. Keine Studie hat diesen Zusammenhang herstellen können, bis auf zum Beispiel eine Studie 2005, die von der Europäischen Stiftung für Onkologie und Umweltforschung Bernardo Ramazzini mit Sitz in Bologna durchgeführt worden ist. Das war eine Studie an Mäusen. Und diese Studie hat einen direkten Zusammenhang zwischen der Einnahme des Süßstoffs und Krebserkrankung belegt. Die FDA hat daraufhin versucht, sich die Studiendaten geben zu lassen, um es selbst noch einmal zu überprüfen. Hat aber auch auf mehrmaliges Nachfragen hin keine oder nicht alle Daten dieser Stiftung zur Verfügung gestellt bekommen. Und die Daten, die die FDA erhalten hat, haben keinen Zusammenhang belegt. Das heißt also, der Zusammenhang konnte auch hier im Grunde nicht bestätigt werden. Und schließlich wurde 2006 durch das US National Cancer Institute eine Studie veröffentlicht, die nun wirklich auch noch die letzten Zweifel ausräumt und die Hypothese, dass ein Zusammenhang zwischen Krebserkrankungen und Aspartam besteht, dann sozusagen für falsch erklärt. Genau. Die einzige wirklich gefährliche Nebenwirkung oder Problematik bei Aspartam ist tatsächlich der Umstand, dass es Menschen gibt, die an einer sogenannten Phenylketonurie leiden. Und diese dürfen kein Aspartam aufnehmen, denn sie können das enthaltene Phenylalanin nicht verstoffwechseln. Und das, eine Anreicherung von Phenylalanin im Körper kann dann auf Dauer zu ernsthaften Erkrankungen führen. Deswegen steht ja auch immer auf allen Kaugummis, Getränken und wie auch immer, Aspartam drin ist, dieser kleine Satz drauf, den kennt auch jeder, enthält eine Phenylalaninquelle. Und das ist genau der Hinweis für diejenigen Patienten, die diese Stoffwechselstörung, was man so nennen möchte, haben, dass sie eben dieses Getränk dann nicht zu sich nehmen. Und das ist also tatsächlich aber dann eine organische Vorerkrankung. Also vielleicht nochmal eine Nebenbemerkung dazu. Diese Erkrankung betrifft ungefähr 0,15 Promille der Bevölkerung, also in Deutschland vermute ich. Genau, also insofern also ganz, ganz kleiner Prozentsatz. Und was ganz spannend ist, und das wollten wir erst aufnehmen, haben wir dann nochmal nachrecherchiert, ist diese Geschichte, dass auf Leitprodukt nochmal draufsteht, kann in bei übermäßigen Verzehr abführend wirken. Und das ist in der Tat so, dass ja mehrere künstliche Süßstoffe in der Regel verwendet werden und Aspartam keine abführende Nebenwirkung hat, sondern das sind eher andere Süßstoffe, die dann diese abführende Wirkung haben. Und das sind aber dann eher Isomalt oder Maltit zum Beispiel als künstliche Süßstoffe, die eine abführende Wirkung haben und also dementsprechend dann tatsächlich eine Nebenwirkung in dieser Richtung aufweisen. Also wer sich näher auch mit den Studien noch beschäftigen möchte, dem sei geraten, bei uns ins Forum zu gucken, weil wir natürlich die entsprechenden Quellen, die wir heute benutzt haben, wieder verlinken. Und von dort aus gelangt man dann sogar in medizinische Datenbanken, wo eben diese ganzen Studien nochmal aufgeführt sind. Vielleicht nochmal zum Schluss der Hinweis, dass die Reaktionen auf diesen Kreuzzug von Betty Martini, muss man schon fast sagen, durchaus gemischt waren. Also es gab nicht nur Leute, die das irgendwie so konsumiert haben, was die Dame von sich gegeben hat, sondern zum Beispiel die Vorsitzenden der Multiple Sklerose-Vereinigung Amerika haben sich da massiv dagegen gewehrt, gegen diese Unterstellung sozusagen, und haben natürlich gesagt, dass da kein Zusammenhang besteht. Das findet man auch zum Beispiel auf der entsprechenden Internetseite, wer das mal nachlesen möchte. Und es hat natürlich auch Widerspruch seitens der Ärzteschaft gegeben und es gab da durchaus eine kontroverse Diskussion. Vielleicht hat auch diese Diskussion letzten Endes dazu geführt, dass eben so viele Studien auch durchgeführt worden sind, dann hätte es ja wieder sozusagen einen positiven Effekt gehabt. Aber an diesen massiven Anschuldigungen, die Betty Martini in ihrer E-Mail bzw. in der von Nancy Markle ausspricht, ist so erstmal nicht viel Wahres dran. Genau, es ist auch kein Wunder, dass die MS-Stiftungen und Verbünde da Sturm laufen, denn letztendlich versteckt dahinter, wenn man sagt, es liegt an diesem Süßstoff, dass die Erkrankung auftritt. Das würde ja bedeuten, dass die Leute nur, weil sie sich nicht vernünftig ernähren, Symptome entwickeln, die dem gleich kommen. Und das sind natürlich ernsthaft erkrankte Menschen mit einer sehr, sehr schweren Erkrankung. Und da wäre ich auch ziemlich sauer, wenn mir einer sagt, dann trink doch keine Cola Light, dann bist du auch nicht krank. Geht das schon weg. Ja, genau. Das ist also schon auch sehr verständlich. Und was an der Stelle vielleicht auch nochmal wichtig ist und warum wir dieses Thema, dass wir so bisher, wir sprechen ja immer von unserem langen Themenzettel, den wir führen, gar nicht auf dem Zettel hatten, aber mal anführen, ist die Tatsache, dass es Themen gibt und auch Stimmen gibt, die so laut werden können und so verbreitet Blödsinn dann auch gerade über das Medium Internet verbreiten, dass man sich blenden lassen kann. Und ich habe in meinem privaten Umfeld so in dieser Woche der Vorbereitung, wo wir uns mit dem Thema beschäftigt haben, ein, zwei Personen getroffen, die tatsächlich gesagt haben, ja, das habe ich aber auch schon im Internet gelesen. Das ist ja interessant, dass das gar nicht stimmt, weil das war so professionell. Da war ich auf der und der Internetseite und das war so professionell, das habe ich geglaubt. Und da eben nochmal so dieser skeptische Ansatz und der Hinweis, guckt immer nach, wenn ihr auch auf solche Quellen stoßt oder wenn ihr nach was googelt. Und das macht heutzutage jeder, auch wenn er nur vielleicht geringe Kenntnisse vom Internet hat, guckt immer, ob es Quellen gibt, ob es Arbeiten gibt, aus denen zitiert wird. Und wenn es Arbeiten gibt, dann ist das immer schon ein Schritt mehr. Und bei all diesen Internetseiten, die wir heute auch vorhin zitiert haben, da gibt es noch nicht mal einen Quellenverweis. Da wird noch nicht mal gesagt, es liegt an der und der Studie, dass ich das hier schreibe, sondern ich schreibe das, weil ich das schreibe. Und ne, dann kann ich auch eine Internetseite aufmachen und sagen, Schneewittchen hat wirklich gelebt und beweist mir mal das Gegenteil. Also insofern das nochmal als Hinweis zu diesen Internetseiten. Und deswegen war das auch ein Grund, weil das so viele Internetseiten waren, die diese Falschmeldungen verbreitet haben, dass Alex und ich gesagt haben, da müssen wir eine Folge zu machen. Und dann würde ich sagen, schließen wir das Thema Süßstoff des Todes und klären jetzt mal auf, was es denn mit Teflon auf sich hat. Die Auflösung. Ja, Alexa, dann klären wir doch mal auf, was es mit Teflon auf sich hat und ob die Raumfahrt dafür gesorgt hat, dass wir Teflon haben. Die natürlich wie immer ganz unprätentiöse Antwort ist, nein. Schade. Denn erstaunlicherweise wurde Teflon, also das ist ja eigentlich auch ein Kunststoff sogar, am 6. April 1938 bereits erfunden. Und zwar hat ein gewisser Roy Plunkett, der für die Chemiefirma DuPont nach Kältemitteln forschte, durch einen Zufall irgendwann ein weißes Pulver entdeckt und das war Polytetrafluorethylen und das war eben genau der Stoff, den man heute als Teflon kennt. Und 1954 kam dann ein Franzose namens Marc Grégoire auf die Idee, Pfannen mit diesem Kunststoff zu beschichten. Mhm. Und Teflon ist in der Tat im Rahmen der Raumfahrt dann auch benutzt worden. In Apollo-Kapseln davon waren zum Beispiel mehrere hundert Kilo davon dann verbaut, und zwar in Form von Kabelisolierungen, Hitzeschutzkacheln und in den Fasern der Raumanzüge. Also die Raumfahrt hat es benutzt, aber der eigentliche Stoff war eben letztendlich 31 Jahre vorher schon entwickelt worden. Und das Ammenmärchen, was sich ja bis heute weiterträgt, nämlich dass Teflon als Raumfahrtprodukt entwickelt wurde, hat ein Haushaltswaren-Großhändler aus New York aufgebracht, der 1970 nämlich in einem Werbeprospekt, also der hatte Artikel der Firma Tefal, behauptete er einfach, Teflon sei von der NASA entwickelt worden. 1970 war ein Jahr nach der Mondlandung. Cleveres Marketing. Und die Leute sind da natürlich voll drauf eingestiegen. Und natürlich ist es so, dass die NASA sich auch nicht vielleicht absichtlich nicht großartig dagegen gewehrt hat. Denn natürlich kamen immer wieder Fragen auf, die gesagt haben, Mensch, ist so viel Steuergeld für eine Mondlandung denn wirklich auch gut und Aber es ist schon merkwürdig, was für einen Stellenwert da eingeräumt wird. Ne? Also den Leuten ist es egal, ob es Geld für die Raumfahrt gibt, Hauptsache sie haben gute Pfannen zu Hause oder wie soll ich das sagen? Immerhin eine Legitimation dieser Angelegenheit, genau. Und also das ist eben die Hintergrund, und man kann ganz eindeutig sagen, Teflon ist nicht für die Raumfahrt entwickelt worden. Vielleicht noch an der Stelle eine zweite Urban Legend zu Teflon, die man noch ganz kurz nennen kann. Zerkratzte Teflonpfannen sollen ja extrem kanzerogen, also krebserregend sein, weil offensichtlich das Teflon sich auflöst und man nimmt es dann auf und dann wird es giftig und man erhält davon Krebs. Auch das ist völliger Blödsinn. In der Tat entstehen kanzerogene Stoffe, wenn man Teflon erhitzt. Allerdings erhitzt muss man dann Teflon auf Temperaturen so ungefähr jenseits der 450 Grad erhitzen, damit es dann diese kanzerogenen Umwandlung in kanzerogene Stoffe entfernt. Und bei den Temperaturen kochen wir in der Regel in der Küche nicht. Also auch so, es ist halt blöd, wenn eine Pfanne zerkratzt ist mit Teflon und man nimmt tatsächlich Teflon auch zu sich. Das muss man dann wissen, ob man das möchte oder nicht. Und vor allen Dingen an den Stellen backt das Essen dann trotzdem an. Mhm. Das ist äußerst ärgerlich, wenn man eine zerkratzte Teflonpfanne hat. Aber dass man davon Krebs bekommt, ist genauso ein Ammenmärchen wie die erste Geschichte. Das ist wahrscheinlich in die Welt gesetzt worden, damit man besser mit seinen teuren Pfannen umgeht, oder? Wahrscheinlich, damit es geschont wird und auf der anderen Seite, damit die Pfannenindustrie unter Umständen mehr Pfannen verkaufen kann. Auch das ist mit Sicherheit einer der Hintergründe. Ja, das als Auflösung der Story der Woche und am Ende der Sendung wie immer mal der Hinweis, dass ihr uns natürlich gerne Feedback, Informationen, Fragen, sonstige Dinge an unsere Mailadresse info@huxilla.de schicken könnt. Das wird auch immer wieder gerne getan von unseren Hörern, dafür sind wir auch immer ganz dankbar. Und ganz wichtig, das erwähnen wir immer wieder, wir haben jetzt im Forum inzwischen eingerichtet im Bereich Skeptisches einen Thread, der den Titel trägt Wahrsagercheck 2011. Da werden die ersten Weissagungen für das Jahr 2011 gepostet. Sehr schön ist, dass Thanos mal wieder eine Audiodatei ins Forum gepostet hat mit einigen seiner Wahrsagungen für das nächste Jahr. Und dann nochmal der dringende Aufruf auch an euch. Schickt uns bitte Weissagungen, Voraussagen für das Jahr 2011, damit wir Ende 2011 den großen Wahrsagercheck durchführen können. Ich selber habe auch mal in die Kristallkugel geblickt. Das kann man alles im Forum dann nachlesen. Und beteiligt euch daran, denn umso lustiger wird es dann natürlich, wenn wir Ende des Jahres mal schauen. Ich überlege gerade, ob ich nachher nochmal die Karten legen soll. Ja, das macht Alexa nämlich sehr gerne mit Tarotkarten. Also, eine dicht gepackte Sendung war das heute mit ganz vielen Informationen. wir danken euch fürs Zuhören. Wir verweisen auf die nächste Woche, wo es wieder natürlich eine Sendung von Huxella gehen wird. Folge 25, ein kleines Jubiläum für uns. Wir haben uns auch ein ganz besonderes Thema schon ausgedacht, das steht schon fest. Und deshalb würde ich sagen, weil ich jetzt auf die Uhr schaue und sehe, dass es schon relativ spät ist und die Folge muss dringend ins Netz, machen wir Feierabend. Und ich wünsche euch eine schöne Woche und verbleibe natürlich mit immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Huxella und die folgenden Quellen: Wikipedia, gbup.org, urbanlegendsabout.com, snobs.com und die Bücher von Rolf Wilhelm Brechtig und Bernd Hader. Huxella ist eine Record True Production aus dem Jahr 2010.